1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Tolle Musik von Clüso gerade hier in 1 Live. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer donnerstags. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge anrufen 0800 220 50 50 oder uns mailen domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu meiner ersten Anruferin, und die heißt Julia. Hallo Julia. Ja, hallo Jürgen. Hallo Julia, 29. Richtig, genau. So, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, eigentlich hatte ich gestern zu deiner Themennacht angerufen. Ah. Ja. Und zwar geht's um das Problem, dass ich eine Affäre habe zu jemandem aus dem Milieu. Aus dem Milieu? Aus genau, dem Milieu. So nenne ich das jetzt einfach mal. Also, Pornomilieu? Nee, eher Zuhälter. Zuhältermilieu. Ah, Zuhälter. Geschichte, genau, Türsteher. Mach's nicht so spannend. Was macht er? Ich gehe davon aus, dass es ein Er ist. Richtig, ja. Es ist ein Er, genau. Gut, haben wir das schon mal geklärt. Türsteher? Türsteher ist ein Hauptjob und nebenbei laufen da auch noch ein paar andere Geschichten. Und ich kenne ihn auch schon lange durch Hörensagen und mal Hallo und Tschüss von früher. Und, stopp, du sagst, ja? Es laufen nebenher andere Geschichten. Kriminelle Sachen? Nein. Nein. Was laufen denn für Sachen? Ja, eben, dass er ab und zu mal ein Mädchen irgendwo stehen hat und... Ach so, also ein Zuhälter ist es. Wenn man so sagen will. Er beschäftigt sich damit, sagen wir so. Richtig, genau. Türsteher, Zuhälterei, bisschen. Genau. Mhm, genau. Aber kriminelle Sachen, sofern dieses nicht unter kriminelle Dinge nein, überhaupt nicht. Nein, einzuordnen ist. Nein, gar nicht. Zuhälterei ist ja nun auch... Es reicht auch, genau, das reicht eigentlich schon. Und es hat mich... Ich fand ihn immer schon toll, wo ich ihn früher gesehen habe... dass wir dann doch jetzt ungefähr vor einem halben Jahr dann näher zusammengefunden haben, hat mir natürlich erst auch nicht so ganz geschmeckt, aber inzwischen habe ich mich dann doch damit abgefunden, mich auch damit beschäftigt. Ja. Also ein halbes Jahr läuft das jetzt. Ein halbes Jahr läuft das jetzt. Ein halbes Jahr ungefähr läuft das jetzt, genau. Du bist richtig mit ihm zusammen, kann man sagen. Na, wir haben eine Affäre. Also im Sinne einer Affäre, ja, so meine ich das jetzt. Aber du hast nicht sonst noch einen anderen Freund? Nee. Was ist jetzt der Unterschied zwischen, ich habe eine Affäre mit dem und ich bin mit dem zusammen? Es ist halt so ein Zwischending. Eine Affäre ist ja eher, ja, auf Sex. Mhm. Läuft das ja immer hinaus. Ist das so bei euch? Hauptsächlich schon, ja. Das heißt, er hat dir noch keine Liebeserklärung gemacht? Nein. Du ihm schon? Ich bin im Moment in so einer Zwickmühle und habe ihm das jetzt in letzter Zeit öfter dann doch mal spüren lassen und ihm auch gesagt, dass ich mich schon sehr, sehr stark in ihn verliebt habe und nicht weiß, wie das alles weiterlaufen soll, weil... Nicht zu viel zeigen. Du musst die Männer interessiert an dir machen. Wenn du denen zu viel gleich hinlegst, dann haben die den Eindruck, die Kleine habe ich im Sack. Ja, aber was soll ich machen, ne? Naja, im Ernst jetzt aber. Also von seiner Seite aus, hast du den Eindruck, dass das eine heiße Sexgeschichte ist und dass sein Herz dann nun nicht unbedingt so brennend dran hängt? Dummerweise hat er mir auch in letzter Zeit immer öfter mal gezeigt, dass er mich sehr mag und hat mir kleine Geschenke gemacht. Naja gut, das macht man. Das macht man, aber wir reden halt, also es ist nicht nur diese Sexgeschichte, sondern wir reden sehr, sehr viel und er hat mir auch sehr viel schon erzählt und dadurch habe ich auch ein ganz anderes Bild über die ganze Geschichte bekommen. Und stört dich das denn nicht, provoziert dich das nicht, dass er in dieser Art und Weise aktiv ist, dass er zum Beispiel Mädels am Laufen hat, wie man das so sagt? Ich habe inzwischen, glaube ich, hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, inzwischen habe ich ein bisschen gelernt, damit umzugehen. Und im Moment ist es halt auch nicht so. Und er möchte, glaube ich, auch aus dieser Geschichte eher wieder rauskommen. Du bist aber ganz sicher, dass er nicht letztendlich im Kopf hat, dich da auch irgendwo einzuhalten? Ja, bin ich mir sicher, hundertprozentig. Und würdest du auch nicht machen? Nein, niemals. Niemals. Nein, ja. Niemals. Hat er eine feste Freundin? Das kommt dann auch noch dazu. Er hat wohl kurz vor mir ein Mädchen kennengelernt, ja, die auch in seinem Leben ist. Und er hat mir auch von Anfang an eigentlich gesagt, er kann auch zwei Frauen lieben. Mhm. Immerhin hat er mit offenen Karten gespielt. Er hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Das macht ihn dann ja auch so sympathisch. Ne? Und wenn du jetzt ihm mehr schon gesagt hast, nach dem Motto, da sind Gefühle bei mir im Spiel, wie hat er darauf reagiert? Er hat dann gesagt, ich muss wissen, also er weiß auch nicht genau, was die Zukunft bringt. Und er hat auch nicht ausgeschlossen, dass da eventuell mehr passieren kann in Richtung einer richtigen Beziehung zu mir. Das hat er auch nicht ausgeschlossen. Und wir reden auch manchmal sogar über Kinder. Und er ist halt auch ein Stückchen älter noch als ich. Und aber Moment. Also das klingt für mich nicht so euphorisch, wenn man sagt, ich schließe nicht aus, dass es eventuell mal unter bestimmten Kriterien und Umständen zu einer festen Beziehung kommt. Mhm. Klingt nicht so doll. Ich weiß. Würde ich vielleicht auch sagen. An seiner Stelle. Natürlich kann man das oftmals nicht ausschließen. Der wird dich mögen, der findet dich sexy. Aber das ist nicht der Satz, der dir eigentlich Hoffnung machen sollte, finde ich. Ja, jetzt kommt natürlich dann auch noch dazu, im Bezug jetzt zu verbotener Liebe natürlich auch, dass ich selbst zwar damit umgehen kann, ich weiß aber nicht, wie mein Umfeld, und ich höre oft, ich weiß aber jetzt keine Ahnung, ob meine Mutter heute zuhört oder nicht, die hört auch oft deine Sendung, die wird wahrscheinlich, wenn sie es hört, jetzt hinten umfallen, meine Stimme erkennt, dass es so ist. Das ist natürlich dann auch die andere Geschichte. Wie soll ich das, sollte was Ernsteres draus werden, meinen Eltern das beibringen und auch mit meinem Beruf, weil ich da auch einen sehr seriösen Beruf habe. Ne? Was machst du denn? Richtung, vielleicht musst du es nicht ganz Richtung klar sagen. Schule. Richtung Schule, verstehe. Sehr seriös. Sehr seriös. Wenn du mit diesem Mann zusammen wärst, richtig zusammen wärst, würdest du als Bedingung stellen, dass er sich aus dieser Art der Aktivität herauszieht, aus dem Milieu? Ich denke schon, auf dieser Art schon. Also ja, ich finde, solltest du gar nicht nachdenken. Ja, finde ich, das solltest du, das ist deine Forderung. Wenn er im Sicherheitsdienst weiter tätig ist, das ist ja absolut okay. Da kann man nichts gegen sagen. Und wenn er dann vielleicht immer noch nicht deiner Familie gefällt, dann ist es das Problem deiner Familie. Ich finde, dann sollten die das akzeptieren. Aber du solltest auch eine Forderung stellen. Aber ich glaube, so weit sind wir noch lange nicht. So weit sind wir nicht. Es ist die Frage, wenn du merkst, dass da wirklich nicht gravierend etwas von ihm kommt, was in Richtung Liebe geht, drücken wir es gleich so aus, dann wäre es wahrscheinlich das Schlauere von dir, wenn du dich da zurückziehst. Je länger du bei dem Mann bist, und du bist verliebt, das höre ich, desto mehr schmerzt es dich, wenn du merkst, da kommt nichts, und je schwieriger wird es werden, für dich da rauszukommen. Wer weiß, vielleicht hat er noch eine dritte. Wie gesagt, es ist ja schon schlimm genug, was alles so damit zusammenhängt, aber trotz alledem glaube ich ihm alles, was er mir sagt. Also er ist halt so sehr ehrlich zu mir, und manchmal auch schon zu ehrlich, dass es eben auch so weh tut. Was ja gut ist. Respekt vor ihm, dass er das so macht, dass er dir nicht da was vorgaukelt. Aber da musst du jetzt deine weiblichen Fühler ausstrecken und dir nicht selbst in die Tasche lügen, sondern wenn dir dein Gefühl sagt, Mensch, also das kann ich vergessen, der liebt mich nicht, der findet mich nur gut, aber der liebt mich nicht, und du anfängst ihn immer mehr zu lieben, dann geh. Dann geh, weil du wirst unglücklich, ich sag's dir. Ja, das ist halt im Moment gerade das Problem, dass ich gerade hin und her gerissen bin und jetzt heute schon wieder schwach geworden bin und mich bei ihm gemeldet habe und habe gesagt, du, ist alles wieder in Ordnung, lass uns alles so weitermachen wie bisher, war ja schön, ist ja schön. Pass auf, oder du musst nochmal ganz klar ihn fragen, kannst du dir jetzt in nächster Zeit eine richtige Beziehung mit allem drum und dran vorstellen, liebst du mich? So, dann wird er, so wie du ihm mir geschildert hast, dir eine klare Antwort geben. Ich schätze mal, dass er dann sagt, nein, dass er das nicht kann. Okay, dann geh du. Dann gehst du. Fall erledigt. Tut weh. Da musst du deine Wunden lecken, aber das wird schon werden. Ich müsste ja auch ganz viele Abstriche machen. Ich müsste ja auch dann erstmal überlegen, wie geht das alles weiter und wie bringe ich das auch vielen anderen Leuten bei. Ja, ja. Wäre für mich auch dann nochmal eine schwierige Geschichte, wenn so laufen sollte, positiv. Ne? Aber also wir haben uns klar besprochen, ne? Ja. Jetzt musst du handeln und entscheiden. Julia. Ja, schön. Danke für das Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, darf ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Sehr gerne. Du rufst an und wir, du legst auf und wir rufen dich nochmal an. Wegen der Anschaffung. Oder tschüss. Ich leg auf, genau. Alles klar, genau. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Bitte eure Telefonnummer in die E-Mail reinschreiben und die E-Mail nicht zu lang verfassen, sondern relativ kurz und komprimiert schreiben. Ja, mit wem geht's weiter? Mit Sven. Und Sven ist 37. Hallo Sven. Ja, hallo Jürgen. Hallo Sven. Mal eine gute Leitung. Mal eine gute Leitung. Ja. Das ist so selten. Ja, ist wirklich selten. Durch die vielen Handynetze sind die Leitungen manchmal übel. Okay. Über was reden wir? Wir reden hoffentlich über ein Problem, naja, Problem, was ich irgendwie habe und seit vielen, vielen Jahren mit mir rumtrage und wo ich einfach mal mit dir drüber reden wollte, nicht in der Hoffnung, einen Rat zu kriegen, sondern einfach, um irgendwie vielleicht selber da ein bisschen weiterzukommen. Und zwar geht's um die Beziehung zu meiner Frau. Mhm. Wir sind seit 15 Jahren zusammen, seit 10 Jahren verheiratet und ich trage seit vielen Jahren so diese Vorstellung mit mir rum, dass ich gerne mal dabei wäre oder es gerne hätte, wenn sie Sex mit einem anderen Mann hat. Und das finde ich irgendwie ganz crazy eigentlich. Und andererseits finde ich es auch sehr, ja, erregend in irgendeiner Form. Und ich traue mich eigentlich nicht, mit meiner Frau darüber zu reden, weil ich irgendwie das Gefühl habe oder sie irgendwie so einschätze, dass sie dann auf eine Art und Weise reagieren würde, wie das, ja, vielleicht auch unsere Beziehung nicht gut tun würde. Also, dass sie sagen würde, wie pervers bist du denn? Ja, irgendwo sowas. In der Richtung. Mhm. Ne? Habt ihr Kinder, hatte ich gerade wir vergessen. Wir haben auch Kinder. Ja. Wie viel? Zwei Stück. Zwei, wie alt sind die? Die sind noch klein, also so ja. Kindergarten. Ja. Wie ist denn euer Sexleben? Ja, auf Sprachsamen würde ich sagen. Ist schon ganz okay, aber selten und jetzt nicht sensationell oder so. Mhm. Selten heißt wie oft? Ja, zweimal im Monat vielleicht. Einmal im Monat? Zweimal im Monat. Einmal, manchmal, kommt drauf an. Und dann. Bist du denn der Initiator oder eher sie? Eher ich, ja. Ja, du. Das heißt, wenn du nicht aktiv wärst, könnte das noch, wäre das noch weniger? Das wäre dann wohl so, ja. Das heißt, sie ist ja auch nicht zufrieden. Das bedeutet ja, sie hat auch nicht so die brennende Lust. Ich vermute mal, dass sie so in deinem Alter ist. Ja, sie ist sechs Jahre älter als ich. Ja. Sind sie halt, das ja. Dass sie also auch nicht so die große Lust hat im Moment. Oder überhaupt mit dir und euch. So. Ja, weiß ich auch. Kann schon sein, ja. Ja, vermutlich. Ja gut, ihr seid ja 15 Jahre zusammen. Seid ihr euch immer treu geblieben? Also ich ihr schon. Sie mir weiß ich natürlich nicht so hundertprozentig, wie man das halt so weiß. Ne? Frauen sind ja, glaube ich, auch geschickter als Männer. Aber ja. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass da irgendwas war. Ja. Also, okay, gut, dann ist das ja schon eine lange Zeit, wo man sich aufeinander konzentriert hat. Und in der Regel, nicht immer, aber in der Regel, ist dann irgendwann auch die Luft raus. Oder, ja, oder vermutlich bisschen, ist es so. Ein bisschen raus. Nicht immer, aber es gibt in den meisten Fällen ist es so. Es ist auch ein bisschen stressbedingt, glaube ich, so, was schon Kinder... Mit den Kindern, na klar. Ja. Klar. Du hast aber noch nie oder ihr habt noch nie über eure Sexualität gesprochen. Wir haben schon manchmal über unsere Sexualität gesprochen, aber nicht so weitgehend, dass ich ihr jetzt sozusagen so tief Einblick geben würde in meinen... Aber wie habt ihr denn geredet? Über was habt ihr denn geredet? Wir haben... Ja... geredet über das, was wir ja, viel haben wir eigentlich nicht gesprochen, muss ich ehrlich sagen. Ich hab's auch im Blut schon. Ich ahne es. Ihr habt auch um den heißen Brei rumgeredet. Da wurden nicht so klare Fragen gestellt, was würdest du denn gerne mal machen? Was sind denn so deine geheimen Wünsche? Ja, also das wurde nicht gefragt. Deine geheimen Wünsche, die Richtung sicher noch nicht. Ja. Sicher nicht, weil dann hättest du das ja zum Beispiel gesagt. Ja, ob ich das dann gesagt hätte. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Kommt vielleicht auch drauf an. Vielleicht hätte ich sie erst gefragt und guckt, was da kommt und dann, keine Ahnung. Tja, aber das ist jetzt der klassische Fall, wo man erstmal gar nichts machen kann, bevor nicht gesprochen wurde. Ja. Und da muss man die Hemmschwelle überspringen und einfach mal so ein Gespräch suchen. Also mir kommt das irgendwie einfach ein bisschen, ich weiß schon, man informiert sich im Internet und so weiter, ne? Ich weiß schon, dass das irgendwie dass das auch ein Thema ist, aber irgendwie kommt mir das auch einfach ein bisschen crazy vor, zu sagen, ich finde das geil, wenn meine Frau mit einem anderen Mann vor meinen Augen und so weiter. Überhaupt nicht. Das finden Tausende und Hunderttausende von Menschen interessant und machen das auch, finde ich völlig okay und weiß Gott nicht. Also meine Fantasie geht dann auch ein bisschen Richtung Erniedrigung und so weiter, aber vielleicht müsste man wirklich ganz, ganz zahm irgendwie anfangen. Mit Wäre denn ein Pärchen für dich auch okay, wenn ihr wenn ein Pärchen dazu käme? Habe ich mir auch schon überlegt, ne? Ich meine, es ist jetzt nicht diese, es ist nicht diese Richtung dann natürlich, die ich vorhin geschildert habe, aber es ist vielleicht auch eine andere Richtung, die schon ein bisschen was bewirken könnte. Also da sind ganz viele Sachen, die bei dir so schlummern. Schon. So eine leichte SM-Geschichte würdest du machen? Ja, ganz leicht vermutlich, ja. Sich rantasten in die Richtung. Also, da ist eine ganze Menge. Du hast nicht den blassen Schimmer, was in deiner Frau schlummert. So ist es, ja. So ist es eigentlich, ehrlich gesagt. Heftig. Also gut, am blassen Schimmer, weiß nicht. Ja, also nicht genug jedenfalls, dass ich jetzt wagen würde, solche Sachen anzusprechen. Wie verläuft denn so eure Beziehung und der Alltag? Ja, also das würde ich jetzt nicht als problematisch. Also ich eigentlich auch, natürlich gibt es immer wieder, es gibt Phasen. Mensch, das klingt jetzt aber auch nicht euphorisch. Es gibt Phasen, wo es Stress gibt, es gibt Phasen, wo wir uns natürlich auch streiten, aber es gibt auch sehr, sehr viele schöne Phasen. So ist es nicht. Wenn ich so sagen würde, Überschrift über euer Leben, es läuft so, würdest du sagen, ja? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, ganz so verzweifelt würde ich nicht beurteilen wollen, ehrlich. Also so ganz so schlimm würde ich es nicht sagen. Was die Gefühle anbelangt zu deiner Partnerin, bist du dir im Klaren, dass du sie liebst? Ja. Definitiv? Ja. Kleine Sekunde? Eine kleine Sekunde, ja genau. Doch. Nach der Sekunde sage ich trotzdem noch ja. Sven, wir können das verbal nicht lösen, das Problem. Ja. Du musst über deinen Schatten springen. Du musst das Gespräch mit deiner Partnerin suchen. Du musst es klar ansprechen, was, dass du unzufrieden bist in Sachen Sexualität und dass du gerne was anderes mal machen würdest. Und frag sie auch gleich, du musst das ja nicht vorwurfsvoll sagen. Du kannst Moment, guck, wir sind 15 Jahre zusammen, haben zwei Kinder. Lass uns mal reden, was wir in Sachen Sexualität vielleicht ein neues mal machen könnten. Sollte man sich Hilfe suchen, irgendeinen Paartherapeuten? Vielleicht, aber nicht als ersten Schritt. Als ersten Schritt würde ich es erstmal alleine versuchen. Du bist ein erwachsener Kerl, du kannst fragen, was möchtest du, und du kannst sagen, was du willst. So, wenn sie dann völlig sperrig und völlig hysterisch reagiert überhaupt auf diese Thematik, und du das Gefühl hast, dass ihr beide, dass das nicht funktioniert, wenn ihr alleine seid, ja, dann geht zu einem Paartherapeuten. So ist der Weg. Vielleicht musst du ja nur ein paar Sätze fallen lassen und öffnest da direkt die Türen bei ihr. Es kann ja sein, ich weiß es nicht. Kann sein, ja. Kann sein. Vielleicht bricht da eine ganz neue Sexualität bei euch aus. Man weiß es nicht. Ja, das ist alles schon erlebt, also. Das kann durchaus sein. Also definitiv. Ich würde das nicht für unmöglich erachten, das stimmt schon. Bis jetzt hat mir noch der Mut gefehlt, aber vielleicht bringe ich den jetzt mal. Ja, den musst du jetzt aufbringen. Wenn du das nicht tust, dann irgendwann gehst du fremd. Ja. Und das ist dann auch nicht die Lösung. Das ist bis jetzt immer noch eine Sache gewesen, die noch sehr weit weg gewesen ist eigentlich von mir, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch irgendwie nicht der Typ dazu oder so, wobei, das will ich vielleicht gar nicht sagen, aber also da muss ich sagen, war ich noch ein ganzes Stück weg von. Ja, aber du beschäftigst dich ja schon sehr mit der Thematik. Ich beschäftige mich sehr mit der Thematik, das ist richtig. So, muss es auch raus. Pass auf, wie gesagt, du machst es erst alleine und versuchst es, dass ihr das hinkriegt, zu zweit und untereinander. Dennoch würde ich dir noch gerne eine Beratungsstelle, eine Info-Adresse an die Hand geben. Dafür ruft mein Psychologe dich mal gleich eben an. Okay. Ja. Machen wir es erst, Sven. Ich wünsche alles Gute und viel Glück. Danke. Okay. Wir melden uns gleich wieder. Tschüss. Tschüss. Das war Sven. Und schon geht's weiter mit Peggy. Peggy ist 32. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Peggy. So, um was geht's? Ich habe eigentlich auch schon gestern angerufen bei dir. Zur verbotene Liebe. Genau. Und zwar geht's darum, dass ich mich vor gut einer Vierteljahr in eine Frau verliebt habe. Zum ersten Mal? Ja, also so richtig heftig. Ich meine, im Teenie-Alter hatte ich das mal, da hatte ich mal die Englischlehrerin, war ganz interessant, aber mehr nicht. Aber du hattest noch nie eine Erfahrung mit einer Frau gemacht? Nee. Nie eine Frau angefasst, nie eine Frau geküsst? Nein. Nix. nix. So, jetzt hast du dich vor anderthalb Jahren in eine Frau verliebt. Genau. Wer ist es? Und zwar ist das die Erzieherin meiner Tochter. Die Erzieherin deiner Tochter? Ja. Also die Kindergärtnerin oder sowas? Genau. Ja. Und zwar war das damals, es war ein Elternabend im Oktober 08 und ich habe sie sofort gesehen und habe gesagt, die oder keine. Also ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber es ist halt passiert. Bist du in einer Beziehung im Moment noch? Ich bin zwar noch verheiratet, aber mein Mann und ich leben getrennt. Ah ja. Hatte ich denn, ich finde das immer so sonderbar, wenn man, du bist 32 Jahre alt, hast noch nie eine lesbische Erfahrung gesammelt oder eine bisexuelle Erfahrung gesammelt. Nimmt man denn dieses Gefühl, dass sich verlieben überhaupt sofort als solches wahr? Oder ist man nur irritiert und denkt, wie ticke ich denn nun plötzlich? Also es ist am Anfang ein komisches Gefühl, sag ich mal. Es ist auch ein anderes Verliebtsein wie mit einem Mann. Hast du es denn sofort zugelassen, das Gefühl? Ich habe es eigentlich sofort zugelassen. Ja. Inwiefern ist das ein anderes Verliebtsein als das Verliebtsein zu einem Mann? Also ich denke mal jetzt, wenn man jetzt zu einem Mann hingeht und sagt, ich bin verliebt in dich, dann ist es vielleicht egal, ob man einen Korb kriegt oder nicht, dann sucht man sich vielleicht einen anderen. Mhm. Aber wenn man jetzt mit einer Frau, das ist was ganz anderes. Warum? Also, das Gefühl ist schon ganz anders. Inwiefern ist es anders? Also ich kann jetzt nicht zu ihr hingehen und sagen, ich bin verliebt in dich. Also rein theoretisch, warum nicht? Ich glaube, ich bin zu feige. Es ist irgendwo eine Blockade im Gehirn, die es einfach nicht zulässt. Verstehe. Bei einem Mann wäre es was anderes, weil die Verhältnisse in der Regel klar sind, wenn es nicht gerade ein schwuler Mann ist. Genau. Ja. Dann gehen wir zum Nächsten. Bitte? Dann geht man zum Nächsten. Ja. Bei einer Frau ist es halt was anderes. Könnte man ja so auch denken bei einer Frau, wenn die nicht will, dann soll es halt eine andere sein. Ja klar, aber es ist halt nur diese eine und... Nur die eine. Komplett irgendwie den Kopf verdreht. Anderthalb Jahre schon. Und ich gehe davon aus, so wie du es jetzt beschrieben hast, gehe ich davon aus, dass es noch keinen Kontakt zwischen euch gibt. Es gibt Kontakt, Eltern-Erziehern-Kontakt. Ich bin im Elternbeirat auch drin. Okay, aber alles ein sachlicher und formaler Kontakt. Genau, aber was ich dazu sagen muss, sie schaut mir ständig hinterher, sie fragt mich nach meinen Beziehungen aus, also sie interessiert sich schon für mich. Ah. Und es ist auch eine gewisse Spannung da, wenn wir uns irgendwo auf Augenhöhe begegnen und wenn wir uns anschauen, dann gehen die Blicke sofort auseinander, oh, Keuner hat wem angeguckt. Und gut, also der Verliebte interpretiert ja gerne über. Ja. Ne, das tut man ja. Wenn man verliebt ist, dann achtet man auf jede Kleinigkeit und denkt, wow, genau, damit will er mir oder sie mir was signalisieren. Aber dennoch, würdest du sagen, dass das schon so ein bisschen Flirten ist, was da passiert zwischen euch beiden? Schwierig zu sagen. Also, ich sag von meiner Seite aus ja. Ich weiß auch nicht, ob sie irgendwas ahnt, aber ich denke, sie ahnt was. Mhm. Wie oft siehst du diese Frau? Fast täglich, außer Wochenende. Mhm. Und ihr unterhaltet euch immer nett und es ist eine gute Stimmung da? Ja, klar. Ja, so. Weil manchmal fand ich sie auch schon mal zum Kotzen. Warum? Ja, sie hat mich auch immer plump angemacht und ich hatte wirklich einen Groll auf sie. Aber dann habe ich den nächsten Tag gesehen und da war alles wieder weg. Wie plump angemacht? Wegen irgendeiner Angelegenheit oder was? Ja, es ging um so einen St. Martins Umzug hier bei uns in Bayern. Es ging um irgendeine Formalität. So, also was spricht denn nun dagegen, wenn ihr so lange Kontakt habt und ihr kennt euch gut und irgendwie ist die Stimmung auch prima, mal den Vorschlag zu machen, so unter Mädels, wir können doch mal einen Kaffee zusammen trinken. Ja, ich habe da schon mal meine Tochter vorgeschickt und habe gesagt, komm, frag sie mal, soll man mit uns ein Eis essen gehen? Hat sie komplett abgelehnt. Nee, das darfst du auch nicht mal. Wie alt ist deine Tochter? Die wird jetzt 4. Nee, du kannst das Kind ja nicht vorschicken. Das ist für das Kind ja auch doof, wenn dann die Erzieherin fragt, ob man da Eis essen geht. Nee, das musst du alleine machen. Ja, aber irgendwo ist der Mut nicht da. Ja, aber du schickst deine kleine Tochter vor, na super. Nee, das kannst du nicht machen. Du musst fragen, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Lieber Himmel, Peggy. Ja, das ist dann dieses im Korb kriegen, wie findet sie das überhaupt? Das muss man dann irgendwann mal riskieren. Du kannst natürlich jetzt auch die nächsten 20 Jahre so weitermachen und in 20 Jahren unterhalten wir uns wieder. Und das heißt, ach, ich bin so frustriert, es ist nichts passiert in den 20 Jahren. Nee, du musst jetzt ran, Mensch. Ja, einige von meinen Freunden, denen ich das so erzählt habe, die haben auch gesagt, komm, du musst den ersten Schritt machen. Ja, also was kann denn passieren? Schlimmstenfalls passieren, oder vielleicht am bestenfalls, dann weißt du, woran du bist, dass die strikt eine Grenze zieht, privat und Beruf, und sagt, nein, das möchte ich nicht. So, dann ist es schon vorbei. Dann kannst du sie dir aus dem Kopf schlagen. So, wenn sie sich aber darauf einlässt, hat man eine private Atmosphäre, man sitzt in einem Café, man redet miteinander, man kann sehr private Dinge reden und kriegt schon ein ganz anderes Gefühl. So, und aus dem einen Treffen kann dann ein zweites werden. Und dann muss man sich immer näher ranrobben. Ja, das Problem, was ich auch habe, ich kann ihr einfach nicht in die Augen gucken. Dann trainiere es. Mensch, du sagst immer so, ich kann nicht. Und ich will nicht, und ich traue mich nicht. So kommt man nicht weiter im Leben. Nee, so kommt man nicht weiter. Du stehst ja jetzt schon anderthalb Jahre hinterm Baum und beobachtest sie heimlich. Ja. Was ist dann, wie reagiert dann der Elternbeirat drauf, der restliche, wie reagiert dann die Leiterin drauf? Ach, Peggy, Mann, du musst doch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ich finde dich schweinegeil und will mit dir wilden Sex haben. So musst du es doch nicht machen. Du sollst dich erstmal mit der unterhalten, erstmal treffen. Da ist gar nichts gegen einzuwenden, sich mal privat zu treffen. So, und wenn das sich schon so ein bisschen angenähert hat, trifft man sich ein zweites Mal. So, und dann geht man immer näher und irgendwann sagt man's. Ja. Und wenn du aber schon frühzeitig merkst, das kannst du vergessen, die ist vielleicht verheiratet. Weißt du irgendwas über ihr Privatleben? Na, sie hat einen Freund. Ja. Wohnt mit dem Freund nicht zusammen. Und ja, gut, ich habe sie einmal auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt zusammen gesehen und einmal bei McDonald's auch zusammen, aber das war's dann auch. Ja, in so einem privaten Gespräch kann man ja vielleicht schon ganz klar raushören, wie die Verhältnisse sind. Dass, wenn sie von ihrem Freund erzählt und sagt, dass sie wahnsinnig verliebt ist und dass das größte Glück ihres Lebens ist, dann hast du keine Schnitte. Dann kannst du es gleich sein lassen, ohne dich vorher groß geoutet zu haben. Verstehst du? Mhm. So, jetzt reden wir nicht so lange, sondern du wirst so schnell wie möglich morgen, übermorgen etwas in die Wege leiten, dass du die Frau privat triffst. Naja, wenn sie mitmacht. Ja, das ist natürlich die Voraussetzung. Überzeugungsarbeit. Du fragst ganz einfach, lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen. Ja, oder könnten wir nicht einmal. Oder könnten wir vielleicht nicht einmal einen Kaffee trinken gehen, ja. Mensch, Peggy, ich würde am liebsten neben dir stehen als unsichtbarer Mensch und dir einen Tritt in den Hintern geben. Ja, mal so einen Schub so in die richtige Richtung. Mann, aber hallo. So, du machst das und ich wünsche dir viel Glück. Okay, ich danke dir. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer für euch, unter der ihr uns natürlich hier live erreichen könnt, während der Sendung oder auch eine Stunde immer vor der Sendung ab 0 Uhr. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Ihr könnt heute wieder anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Ja, und dann macht das auch ganz einfach. Das hat zum Beispiel auch gemacht der Michael, und Michael ist 48. Ja, hallo Jürgen. Michael, hallo. Hallo. Ja, ich hatte eigentlich auch mich zur gestrigen Sendung gemeldet. Mann, da war aber viel los gestern. Ja, ich habe einen Rückruf verpasst. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass ihr mich zurückgerufen habt. Ich war irgendwie im Haus unterwegs und habe es erst heute Morgen gemerkt, dass ihr mich eigentlich in der Sendung haben wolltet. Verstehe. Da war es zu spät. Nun haben wir dich heute. Das ist nun auch habt gut. Ihr mich heute, genau. Ja, ja, ich stand vor 5 Jahren plötzlich, wollte ein SM-Date machen übers Internet und stand plötzlich vor meinem Chef. Wie? Eins nach dem anderen. Bist du schwul? Ja. Ja. Mhm. Warst du vor 5 Jahren solo? Ich war solo, ja. Und du hattest auch schon gewisse Erfahrungen im SM-Bereich? Nicht sehr viel. Und dann hast du ein Date gemacht. Ich habe ein Date gemacht. Über Internet, oder? Über das Internet mit einem Escort, also in einem bestimmten Forum, wo ich auch eine Homepage hatte. Und wolltest zum ersten Mal so etwas erleben? Nee, ich hatte sowas schon mal erlebt. Ja. Auch schon mal mit einem anderen Escort. Und ach so. Das war aber jetzt jemand in meiner Nähe. Ich bin damals also extra von Frankfurt nach Düsseldorf gefahren beim ersten Mal und habe dann gedacht, oh, das ist ja genau das, was ich hier suche, genau in meiner Nähe und prima. Und hatte allerdings auch keine Fotos von mir im Internet. Also der hat auch nicht gewusst, dass ich das bin. Also es war nochmal zur Erklärung, Escort ist so etwas wie eine männliche Hure. Ja, wenn man so will. Ja. Ja, und dann hatten wir uns verabredet und dann hat er mich wohin bestellt und ich habe dann da gestanden und habe auf ein Zeichen gewartet. Ich wusste also auch nicht die genaue Adresse Und dann hat mir da jemand zugewinkt und ich bin dann in das Haus rein und plötzlich stand ich dann vor meinem Chef. Wie? Der machte die Tür auf? Ja. In der Wohnung? Du hast geklingelt und. Ja, das war nicht. Ja, gut, das war nur an der Haustür und wir sind dann in den Keller runter. Also er hatte einen SM-Keller, das wusste ich aber nicht. Aber die Situation war so, dass du da geklingelt hast und er hat die Tür aufgemacht. Und er hat die Tür aufgemacht, ja. Und du standst vor deinem Chef, der damals dein Chef war. Mhm, genau. Das war sehr lustig. Was sagt man denn dann in dem Moment? Nicht so viel. Geht man dann wieder oder geht man in den Keller? Nö, wir sind dann in den Keller gegangen. Hast du nicht gesagt, wie, sie? Und er hat nicht gesagt, wie, sie? Ja, so ähnlich war das. Also ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Wir waren also beide ziemlich baff. Wusstest du denn von deinem Chef zumindest, dass er schwul war? Nee. Auch nicht? Nee, weil der eigentlich gar nicht so wirkte. Und wusste er es denn von dir? Nee. Also ich, vielleicht hat er es vermutet, aber das nicht, also ich habe das nicht offen irgendwo rum erzählt oder so. Das war das nicht dein direkter Vorgesetzter? Mhm. Ja. Ja. Mit dem du also sehr viel zu tun hast. Ja, wobei ich sagen muss, ich war damals über den Zeitarbeitsfirma in der Firma eingesetzt, aber schon für einen längeren Zeitraum und wir kannten uns also ganz gut. So, dann seid ihr beiden Jungs in den Keller gegangen und da habt ihr es krachen lassen. Und dann hat er mich befragt, was meine Wünsche sind. Also wir hatten das vorher schon im Vorfeld ein bisschen abgeklärt über das Internet, aber dann er hat halt so eine richtige Befragung und dann hat es ganz professionell gehandhabt. Was waren denn deine Wünsche? Ja, ich wollte halt mal so richtig verdroschen werden. Ah ja. Und das hat der Chef dann gemacht. Mhm. Wahrscheinlich mit großem Vergnügen, wenn er irgendwas noch eine gewisse Aggression auf dich hatte, weil du irgendwas nicht gut... Hatte er nicht. Also ich muss sagen, er war auch als Chef überhaupt gar nicht so. Also er hat das als Chef nie raushängen lassen, dass er irgendwie dominant ist. Ach so, oder so. Als Chef? Er ist ein sehr dominanter Mensch. Ja. Also er braucht einen nur einmal anzugucken und man weiß, man sagt jetzt besser nichts. Mhm. Aber ich sag mal, sein Führungsstil ist auch gar nicht so. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass er da... So, dann bist du aus dem Keller wieder irgendwann frohlockend rausgegangen. Und dann hat sich irgendwann eine Beziehung zwischen uns beiden entwickelt. Ach, das wollte ich jetzt fragen. Wie ging das denn auf der Arbeit dann weiter? Denn auf der Arbeit am nächsten haben wir uns Tag? Anmerken lassen, weil wir beide also so waren, dass wir gesund, also wir haben gesagt, da das erfährt niemand. Also komplett geheime Beziehung, verbotene Liebe, gutes Stichwort, passt genau zur Sendung. Ja, deswegen, das dachte ich gestern auch. Ja. Ich dachte, das passt ja wunderbar, weil dann das war wirklich irgendwie verboten. Genau. Wobei ich das Verboten eigentlich auch fast auf das SM beziehe, weil ich also lange ein Problem damit hatte. Mhm. Ich habe das also erst sehr spät angefangen überhaupt auszuleben, weil ich immer dachte, ich bin total pervers und kann das gar keinem erzählen. Ja. Und bis mir auch plötzlich die Augen aufgingen, als ich das Internet öffnete und sah, was es da alles gibt, dachte ich mir, du bist nicht allein. Absolut, ja? Absolut. Du warst über eine Zeitarbeitsfirma bei diesem Chef. Mhm. Wie lange habt ihr dann noch zusammen gearbeitet? Ich glaube so ein gutes Jahr. Doch, immerhin. Ja. Und in diesem Jahr wurde das ganz geheim gehalten. Ja, das hat keiner gemerkt. Und aus dieser SM-Beziehung wurden regelmäßige Treffen. Wurde dann eine richtige Beziehung? Ja. Eine Liebesbeziehung? Ja. Ach. Mhm. Wie lange hat die gehalten? 3 Jahre. Immerhin, ne? Ja, und er hatte aber noch einen Partner, das wusste ich am Anfang aber gar nicht. Ach so. Und das war halt ein bisschen schlecht. Also es war verbotene Liebe nach allen Seiten. Nach allen Seiten. Ja, das heißt, während dieser 3 Jahre hatte er seinen Partner und dich auch. Und mich auch. Und er hat im Anfang in diesem Haus gewohnt, wo wir uns getroffen haben, hatte aber eine separate Wohnung und sein Partner wohnte oben drüber. Das wusste ich natürlich nicht. Ich war dann einmal kurz in seiner Wohnung, auch beim ersten Mal, nee, beim zweiten Mal, glaube ich, war ich in seiner Wohnung mal kurz und dachte immer, er lebt da alleine. Und dann, was ich gar nicht wusste, die beiden haben sich dann nochmal ein anderes Haus gekauft und sind zusammen in ein Einfamilienhaus gezogen. Wusste denn der Partner von dir? Ja, der Partner wusste wohl, dass er immer mal so nebenbei jemanden hatte, mit dem er sich traf, weil sein Partner überhaupt nicht auf das M stand. Und das war wohl ein Problem zwischen den beiden. Ach so. Das war aber wohl so, er hat sich wohl immer mal so Leute gesucht für so einmalige, zweimalige Treffen. Und dann hatte er da nicht so ein Problem damit. Aber bei mir entwickelte sich das dann längerfristig. Und damit hatte er dann wohl ein Problem. Das konnte halt auf Dauer dann auch nicht so ganz geheim gehalten werden. Ne? Warum hast du das denn so lange mitgemacht, nachdem du dich verliebt hattest, dass er diesen Partner auch noch nebenher betrieb? Ja, er hat mir doch immer erzählt, ja, das wäre ja auch so, als wenn das schon relativ am Ende wäre mit dem Partner. Also das ist nur eine Frage der Zeit, so nach dem Motto, wir haben halt jetzt 2 Häuser zusammen und das ist nicht so einfach mit der Trennung. Ja, so. Also wir haben das nicht Ausreden. So detailliert immer besprochen, aber es lief so darauf hinaus, dass ich so ein bisschen hingehalten wurde und ich war halt so verliebt, weil er halt auch genau das war, was ich mir immer gewünscht habe. Also wir brauchten uns über viele Sachen nicht zu unterhalten. Wie geht das, Michael, wenn man in der Sexualität so diese krasse Rollenverteilung hat? Da ist der eine dominant und der andere ist sehr devot und lässt sich verprügeln und weiß ich was alles. Genau. kann man dann so in den normalen Alltag wieder umswitchen und gleichberechtigt sein? Ich hatte damit kein Problem. War kein Problem. Nee. Ihr konntet dann auch gemeinsam essen gehen und... Das klappte wunderbar. Ja, ja. Was man also macht. Das haben wir ja auch so dann gemacht, also auch privat dann, ne? Wer war denn dann, wenn die Sexualität vorbei war, der dominantere von euch beiden? Ja gut, eigentlich ist er schon immer der dominantere gewesen, aber ich will mal sagen, wenn wir weggegangen sind, dann war er eigentlich der ruhigere von uns. Ach so, ich war dann eigentlich eher der lebhaftere, der ein bisschen für die Unterhaltung gesorgt hat. Was für eine verwickelte Geschichte, ne? Ja, schon. Wer hat sich denn dann von wem getrennt? Das kam dann zu einem großen Knall auf einem Ledertreffen in Berlin vor anderthalb Jahren, waren wir dann alle drei miteinander konfrontiert. Mhm. Und wir wohnten dann auch noch makabererweise im gleichen Hotel. Weil ich habe eigentlich immer bei einem Freund in der Wohnung gewohnt in Berlin und der hatte die Wohnung aber für dieses Treffen vermietet. Mhm. Und ich musste mir dann ein Hotel suchen und es war so schwer, was zu finden. Und ich buche mir natürlich ausgerechnet in dem Hotel ein, wo die beiden auch wohnen. Und das war natürlich überhaupt nicht nett. Und das haben die beiden mir auch dann irgendwie übel genommen. Also mein Chef hat also gemeint, ich hätte das extra gemacht, was allerdings nicht stimmte. Aber hat er dann die Beziehung beendet oder du? Also eigentlich ging es fast dann von mir aus, weil ich gedacht habe, das geht so nicht weiter. Weil er hat mich dann auf diesem Treffen so hingehalten. Mhm. Ich wusste zwar, dass der andere auch zu dem Treffen kommt, aber das Fiasko war eigentlich, dass wir alle im gleichen Hotel wohnen. Also darüber haben die beiden sich tierisch aufgeregt. Ach so. Er wollte eigentlich, dass ich seinen Partner besser kennenlerne und dass wir darauf vielleicht mal was doch zu dritt unternehmen können. Ja. Das war eigentlich so geplant. Und das hat aber überhaupt nicht hingehauen. Es ging nicht. Also, eine verworrene und komplizierte, verbotene Liebesgeschichte, ne? Mit allen Facetten, die du da erlebt hast. Allerdings, ja, kam noch, dass immer keiner bei mir zu Hause merken durfte, dass ich meine ganzen Sachen immer einpacke und mitschleppe, weil ich damals noch meine alten Eltern bei mir wohnen hatte, die ich also betreut habe und die mussten jetzt auch nicht unbedingt wissen, was ich so treibe, ne? Sodass ich also auch noch immer das Problem hatte, wie verberge ich meinen ganzen Fetischkram und schleppe den aus dem Haus, ohne dass es einer mitkriegt. Das war logistisch immer gar nicht so einfach. Also noch ein Aspekt der verbotenen Liebe, ne? Mann. Ich sag ja, das ist wahr. Also und heute, wie geht's? Hast du einen Partner? Nee. Nee. Nee, ich habe jetzt keinen, aber ich habe also viele Freunde, die mich da ganz gut aufgefangen haben. Ja, und du treibst dich in dieser Szene noch heftig um. Ja. Ja. Also ich habe auf einmal plötzlich gemerkt, das ist das, was ich immer schon gewollt habe. Ja, ja, viele entdecken das wirklich später erst. Das ist ja, also dass ich das wollte, das wusste ich schon mit 13, ehrlich gesagt. Ja. Ich hatte mit 13 schon ganz intensive SM-Fantasien, wo ich mich heute frage, wo habe ich die als behütetes Kind eigentlich hergeholt. Ja. Das konnte mir auch ein bisschen kein Psychologe erklären. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann auf einmal, also das kam auch durch meinen Chef, weil der so gut auf mich eingegangen ist, dass ich gemerkt habe, ich will nichts anderes. Das ist genau das, was ich will. Der hat alles geweckt in dir. Ja. Ja. Also das war wirklich Michael, schön, dass wir uns heute noch getroffen haben und dich erreicht haben. Okay. Ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ja, auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 1:37 und 47 Sekunden. Hier ist Renate. Renate ist 31. Morgen, Renate. Hallo, grüß dich, Jürgen. Renate, was ist dein Thema? Mein Thema ist Organspende. Ja. Es geht darum, ich bin seit letztes Jahr Juni an der Dialyse. Ja. Muss dreimal die Woche da hingehen. Für 4 Stunden. Mhm. Das heißt, du hast große Nierenprobleme. Ja, die Nieren haben jetzt versagt letztes Jahr im Juni. Komplett also versagt. Die funktionieren gar nicht mehr. Das heißt, der Körper kann sich nicht selber mehr entgiften. Deshalb musst du dreimal in der Woche an das Gerät. Genau. Wie lange hängst du an dem Gerät? 4 Stunden, 10 Minuten. 4 Stunden? Genau. Da, wie ist das? Liegt man dann die ganzen 4 Stunden auf einem Bett oder wie geht das? Das ist ein ganz normales Krankenbett. Mhm. Und da legt man sich hin. Man hat auch eine Decke, weil es könnte ja ein bisschen kalt werden. Ja. Und den Arm, du musst dir das vorstellen, das ist quasi in der Beuge bei mir, dieser Schand, das nennt sich Schand. Ja. Den ja. braucht man, den... Also im Arm, ne? In der Genau, hier in der Beuge, genau. Da habe ich den Schand. Und da wird mit 2 Nadeln, die nicht gerade dünn sind, also die sind ein bisschen dicker wie beim Blutabnehmen, wird da eben punktiert. Durch eine Nadel wird das Blut rausgezogen, durch die Maschine geschickt. Ja, sauber, sauber gewaschen. Genau. Und durch die andere und wieder rein. Richtig, genau. Und das läuft halt ein paar Mal. Das ist wird das nicht nur einmal dadurch geschickt, sondern viele Male. Ach, das läuft viele Male, weil die Maschine das mit einem Mal nicht schafft. Nein, das läuft durch einen Filter durch. Wie groß ist diese Maschine, die offensichtlich ja neben deinem Bett steht? Die steht neben dem Bett. Die ist relativ groß und auch relativ schwer. Also wenn man die mal auf Seite schieben will oder so. Also wie eine Waschmaschine, so groß? Bisschen schmäler, aber höher. Ah ja, ah ja. Aber da gibt es auch unterschiedliche Maschinen. Mhm. Also da hat jedes Zentrum auch andere Maschinen. Auch ein Hersteller. Währenddessen, während du da liegst, geht es dir dann gut oder fühlst du dich da schlapp? Oder friert man, da wird einem heiß? Oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist unterschiedlich. Meistens vertrage ich es ganz gut. Mhm. Also da geht es mir dann gut. Ich kann dann Fernsehen schauen oder ich kann auch schlafen, Gott sei Dank. Mhm. Das funktioniert ganz gut. Oder man hat einen MP3-Player drin und hört sich was an. Mhm. Kann aber auch sein, dass der Blutdruck nicht stimmt. Das kann sein, dass der dann ziemlich abfällt. Ah ja. Ah also ja. Dann wird einem halt schwindelig und dann... Aber da sind dann ja... Da sind Schwestern. Schwestern. Das wird in einem Krankenhaus gemacht. Das ist ein... Ja, ich bin... das ist quasi ein extra Haus beim Krankenhaus, ist so ein Dialysezentrum. Ja, da gibt es ganz viele aber. Und wenn dann die 4 Stunden vorbei sind, kann man dann ganz normal nach Hause gehen? Ja. Ja, das geht. Man das ist auch dann frisch und kräftig, das geht dann. Doch, da fühlt man sich dann schon besser, weil es wird einem ja auch das Wasser entzogen, was die Niere ja nicht mehr ausscheiden kann. Also das heißt, man kann als Dialysepatient nicht mehr so auf Toilette gehen, wie man es gern möchte. Genau, genau. Und drum hat man dieses Wasser in den Beinen zum Beispiel oder irgendwo anders. Das heißt, da stelle ich mir vor, also die Nieren können das Blut nicht mehr reinigen. Richtig, so. Genau. Wenn man dann, du sagst, dreimal in der Woche musst du dorthin. Ja. So die letzten Stunden, bevor es dann wieder losgeht. Ja. Fühlst du dich da so ein bisschen vergiftet schon und dass der Körper ein bisschen träge ist, dann ist ja schon eine ganze Weile vergangen, dass das Blut gewaschen wurde. Also unter der Woche geht's, weil man hat ja nur einen Tag Pause. Mhm. Das geht noch. Aber gerade am Wochenende, also ich gehe Montag, Mittwoch, Freitag, ist mein Rhythmus. Und dann habe ich den Samstag und den Sonntag, wo ich keine Dialyse habe. Mhm. Da fühlt man sich am Montag schon schlapp. Ja, verstehe. Also ich bin dann schon froh, wenn das Wochenende rum ist und ich dann angeschlossen bin. So, jetzt hast du gerade gesagt, dein Thema ist Organspende. Das heißt, du wartest auf eine Spenderniere. Ich warte nicht nur auf die Niere, ich warte auch auf eine Bauchspeicheldrüse. Oh. Ich bekomme 2 Organe. Hängt deine Grunderkrankung so zusammen? Oder wie kann man das sagen, dass beide Organe transplantiert werden müssen? Genau, weil ich seit ich neun Jahre alt bin, Diabetiker bin und aufgrund dessen eben auch die Nieren kaputt gegangen sind. Ja. Und dann sagen die Ärzte, bei Diabetikern ist eine Doppeltransplantation sinnvoll. Ah, verstehe. Das wusste ich so nicht, dass das so zusammenhängt. Genau. Du bist eine junge Frau von 31 Jahren. Ja. Wie sind die Chancen, dass du beide Organe bekommst? Das ist das kleine Zuckerl, was man hat, sage ich jetzt mal, wenn man Diabetiker ist und die Dialyse hat. Die suchen nicht nach der Niere, sondern eher nach der Bauchspeicheldrüse und dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Mhm. Wenn man nur auf die Niere warten muss, dann hast du 2 bis 8 Jahre Wartezeit. Das ist verdammt lange. Das ist verdammt lang. Ja. Da sind sicher einige Menschen schon verstorben. Ja, passiert schon einiges. Ist es denn so, dass die Niere und die Bauchspeicheldrüse, die du dann bekommst, hoffentlich bald, von ein und demselben Menschen kommen müssen? Ja. Ja, das darf nicht zusammengewürfelt werden, das geht nicht. Doch, würde theoretisch auch gehen. Ich hätte auch sagen können, ich nehme zum Beispiel eine Niere von meinen Eltern als Lebensspende und lass mir in der zweiten Operation die Bauchspeicheldrüse transplantieren. Ja. Aber warum machst du das nicht? Weil es erstens 2 OPs sind, 2 schwierige. Mhm. Also für mich, ich habe schon dran zu knabbern, dass ich eine große OP vor mir habe. Natürlich, dann. Ja, klar. Und es ist einfach vom Annehmen des Körpers, mein Körper muss die Organe ja auch annehmen, ist es dann doch leichter, wenn man von dem gleichen Körper 2 Organe hat. Verstehe. Wobei, andererseits würde ich als Laie jetzt so denken, dass vielleicht die Niere eines nahen Verwandten, deiner Mutter zum Beispiel, deinen Körper wiederum auch besser akzeptiert. Oder ist das nicht so? Das kann man so nicht sagen. Ja, könnte sein, aber Da kommt es auf die Blutgruppe auch drauf an und so weiter. Ja, verstehe. Haben dir die Ärzte denn so vage vielleicht eine Zeit genannt, wie lange du noch warten musst? Ja, also die haben gemeint, so ein Jahr plus minus wäre meine Wartezeit. Das war relativ schnell ist. Also das ist verdammt, stimmt, eigentlich, ja, verdammt schnell. Das heißt, so lange musst du dich dann rumquälen mit der Dialyse? Ja. Und aber diese Zeit ist so zu überbrücken. Also da besteht keine akute Lebensgefahr. Bei mir besteht keine akute Lebensgefahr und ich kann das auch, also ich habe das Glück, ich vertrage die Dialyse gut. Mhm. Es gibt Leute, die haben da mehr Probleme damit. Also kann ich echt froh sein. Also ich kann meine Freizeit soweit genießen. Ich kann zwar nicht mehr arbeiten gehen, aber ich mache ein bisschen Sport, ich gehe schwimmen oder so und ich kann Freunde treffen, ja, das geht alles. Was hast du denn gearbeitet früher? Ich habe im Kindergarten gearbeitet. Ah, und das geht leider jetzt dann natürlich nicht mehr. Nein, weil einfach das Problem ist, dass Kinder einen sehr schnell anstecken können und das ist mir einfach zu riskant. Ach so. Alles. Das darf nur nicht passieren, dass du jetzt noch irgendeine Infektion bekommst. Nein, gar nicht, weil sonst kann ich nicht transplantiert werden. Verstehe. Also ich darf kein Schnupfen, kein Husten, nichts haben. Mhm. Noch eine Frage zu der Transplantation. Ja. Brauchst du eine Niere oder zwei Nieren? Ich brauche eine Niere. Das man reicht kann dann, mit einer Niere man kann mit leben. Einer leben. Mhm. Nun ist das ja, wie du es gerade schon gesagt hast, natürlich ein großer chirurgischer Eingriff. Mhm. Gehe mal davon aus, dass du dich da schon kundig gemacht hast und dich hast beraten lassen. Dennoch hat man ja Angst davor, oder? Ja, schon. Also ich freue mich auf der einen Seite sehr, dass ich diese Organe kriegen werde, wovon ich jetzt mal ausgehe. Auf der anderen Seite ist immer die Angst da, überstehe ich die OP, wie ist es nach der OP, wie groß sind die Schmerzen? Werden die Organe angenommen? Richtig, das ist eigentlich so das Größte, wo man sich drüber Gedanken macht. Hoffentlich behält der Körper die Organe und hat da keine Probleme. Andererseits gibt es ja so Geschichten, die man immer wieder so liest oder auch im Fernsehen sieht man Leute, die solche Transplantationen, welcher Art auch immer, hervorragend überstanden haben und fast ein ganz normales Leben wieder leben und auch höchste Leistungen erbringen im Beruf oder im Sport oder wo auch immer. Es gibt Radrennsportler, die transplantiert sind. Bei Werder Bremen ist, glaube ich, der Torwart transplantiert mit einer Niere. Also das gibt Hoffnung. Man muss dann natürlich nur, glaube ich, sein Leben lang sehr starke Medikamente nehmen. Richtig. Und damit muss der Körper natürlich dann auch klarkommen. Genau, diese Tabletten, die man nehmen muss, die setzen das Immunsystem runter, weil das Immunsystem würde sonst dagegen arbeiten. Gegen die Organe, genau. Genau. Mhm. Und die muss man auch sehr genau einnehmen, also nach Uhrzeiten. Ich würde sagen, wir greifen noch die Gelegenheit jetzt nochmal auf, was ich immer wieder gern tue in dieser Sendung, vor allen Dingen, wenn ich mit Leuten spreche, die in der Weise, so wie du es gerade geschildert hast, betroffen sind, dass die Menschen sich doch einen Organspendeausweis besorgen. Das liegt mir auch gerade sehr am Herzen. Sehr, ja. Ich hab schon viele Ausweise gerade geholt und mein Bruder hat jetzt einige mit in die Arbeit genommen und verteilt die da. Ja. Mein Bruder hat einen Ausweis, den habe ich einen mitgebracht. Vielleicht könntest du als Information sagen, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich finde das auch eine gute Sache, ich habe aber so ein Ding noch nicht. Wo kriegt man das? Die kriegt man kostenlos in der Apotheke. Mhm. Da braucht man nur den Apotheker danach fragen, die haben die. Ja. Oder im Internet einfach Organspendeausweis eingeben, da kann man die downloaden, das geht auch. Und ausdrucken dann? Richtig, genau. Oder aber, was auch ausreicht, was ich gehört habe, das ist, wenn man einen eigenen handgeschriebenen Zettel mit Unterschrift hat, wo drauf steht, dass man seine Organe spenden möchte. Ach, das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Das reicht, sogar das reicht. Sogar aber, das reicht. Aber das Professionellste ist vielleicht einfach in die Apotheke gehen, sich so ein Ding holen, ausfüllen und vor allen Dingen sollte man ihn dann auch immer bei sich tragen. Richtig, genau. Ja. Und das heißt ja nicht, ich glaube, dass viele Angst haben, sobald sie so einen Ausweis haben, dass ihre Organe geklaut werden. Mhm. Das ist nicht so. Nein, das ist hundertfach abgesichert. Richtig. Und das müssen verschiedenste Ärzte müssen das beurteilen, den Fall. Genau. Da muss niemand Angst haben, dass er noch im komatösen Zustand oder im vielleicht rettbaren Zustand dann getötet wird. Nein, um Gottes Willen, nein. Aber die Sorge besteht halt immer wieder und das wird. Genau, drum, Leute, holt euch bitte so einen Ausweis, ihr könnt Leben retten. Ihr könntet selber in diese Situation geraten. Ja, jeder. Durch eine verschleppte Krippe kann man die Nieren verlieren und muss an die Dialyse. Ja. Ist einem Bekannten von mir passiert. So, Renate, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das alles sehr bald überstehst. Ja, vielen und Dank. Und dass du sehr schnell eine, also Organe, nicht ein Organ, sondern zwei Organe bekommst. Dankeschön, und ja. Dass du dann wieder ein relativ normales Leben führen kannst. Ja, nicht mehr so angebunden. Genau, hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja, danke, und war sehr schön mit dir zu sprechen. Wünsche ich freue alles mich, Gute. Dass ich durchgekommen bin. Ich freue mich auch. Alles Gute wünsche ich dir, Renate. Ja, danke, tschüss. Ebenso. Tschüss. Cindy ist hier, 45, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Cindy. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, mein Partner braucht keine Organe mehr, weil ich ihn heute zu Grabe trage. Hm. Heute ist die Beerdigung. Ja. Wie alt ist dein Partner geworden? Er wäre am Montag 52 geworden. Ja. Und am 7. Januar ist er in unserer Wohnung das erste Mal gestorben. Und was war da passiert? Er hat zwei Herzinfarkte vorher gehabt, aber er wollte nie Medikamente nehmen. Mhm. Und seit anderthalb Jahren hat er eigentlich durch mich, weil ich ihn dazu gebracht habe, zum Arzt zu gehen, mal wenigstens ein Medikament dafür genommen, Herzass. Und das hat er auch genommen. Und er fühlte sich aber nicht gut. Er hat sich aber eigentlich nie beschwert. Mhm. Und das Kuriose daran ist, seine Mutter lag eigentlich schon die ganzen Monate im Sterben. Mhm. Die hatte im Oktober eine schwere Herzoperation. Mhm. Und da sind wir auch immer hin und her gependelt, von ihr wieder nach mir und zu uns. Und dadurch ist das von ihm eigentlich immer hinten angerückt. Und er hat seine Mutter sehr geliebt. Wann ist die Mutter gestorben? Die Mutter ist zwei Tage später gestorben, nach seinem Geburtstag, nachdem sie erfahren hat, dass er tot ist. Ach so. Die ist jetzt erst gestorben. Also ist er vor der Mutter gegangen? Er ist vor der Mutter gegangen. Du sagst, im Januar ist er schon fast einmal gestorben? Ja, in der Wohnung. Wir waren einkaufen nachmittags und... Und da ging es auch um das Herz? Und dann, ja, und nein, wir sind vom Einkaufen wiedergekommen. Wir waren nachmittags unterwegs, noch eine Rechnung bezahlt und eingekauft und Tabak geholt. Und dann sind wir in die Wohnung und er hatte mir heimlich während dem Einkauf 20 Rosen gekauft. Mhm. Die hat er mir dann in der Wohnung gegeben und hat zu mir gesagt, ich sag dann, ich danke dir, die sind aber schön. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich liebe dich. Und dann sagte er, ich weiß. Und dann hat er gesagt, und ich liebe dich. Und dann habe ich gesagt, ich weiß. Dann hat er mir die Rosen noch ins Wasser gestellt, hat die angeschnitten, hat seinen Kaffee gekocht, wir haben uns hingesetzt, dann rief unsere Tochter an. Mit der haben wir dann über Lautsprecher gesprochen und er hat auch noch ein bisschen mitgelacht, setzte sich aber dann von dem Esszimmerstuhl in den Schreibtischstuhl, legte sich ein bisschen nach hinten und sagte zu mir die Worte, ich könnte jetzt so einschlafen. Und das tat er auch. Und dann gab es ein lautes Geräusch und ich bin dann fast durchgedreht. Meine Tochter kriegte das mit am Telefon. Die hat sofort reagiert und hat einen Notarzt gerufen. Ich habe ihn dann versucht, wieder zu beleben im Sitzen. Das konnte ich aber nicht alleine, weil er ja im Sessel lag. Dann bin ich im Haus rumgelaufen, habe Hilfe geschrien und die kamen dann alle so nach und nach an und dann haben wir mit drei Mann vom Sessel runter hingelegt und versucht zu reanimieren und dann kam aber schon der Notarzt. Ja, die haben aber dann eine Dreiviertelstunde an ihm gearbeitet und... Ist dann ins Krankenhaus gekommen? Ja, aber er war dann schon im Koma. Er ist zwar reanimiert und... Das war Anfang Januar, ne, sagtest du? Am 7. Januar. Am 7. Januar. Vor drei Wochen. Ist er aus diesem Koma nochmal erwacht? Nein, nicht mehr richtig. Nicht er hat mehr. Zwar auf meine Stimme reagiert, ich habe ihn jeden Tag dann auf Intensiv besuchen dürfen, zweimal. Mittags und abends und ich bin eigentlich nicht von seiner Seite. Und dann letzte Woche, Mittwoch, haben sie ihn von der Intensiv runter und haben gesagt, er wäre kein Intensivpatient mehr. Und sondern ein Pflegefall. Wahrscheinlich blieb er ein Pflegefall, aber wir hatten schon die Reha beantragt und ich habe auch so ein Eilverfahren, ein Betreuungsverfahren, das ist gemacht worden, damit ich das auch entscheiden kann. Mhm. Aber ich wusste, dass er nie lebensverlängernde Maßnahmen haben wollte. Mhm. Und wir haben uns da oft drüber unterhalten wegen seiner Mutter. Hast du das denn jetzt dann auch so entschieden, dass es keine lebensverlängernden Maßnahmen gibt? Ja, ich habe gesagt, weil den dritten Infarkt, den er jetzt eigentlich hatte, und dadurch diese Rohstoffunterversorgung im Gehirn, er hätte den vierten Infarkt sowieso nicht überlebt. Hm. Er hatte nur noch 25% Herzleistung. Hm. Und ich habe gesagt, er musste immer abgesaugt werden und von der Lunge war alles zu. Und dann habe ich gesagt, nicht mehr quälen, das hat er nicht gewollt. Was konkret wurde denn dann unterlassen? Was meinst du jetzt unterlassen? Ja, du sagst, es gab keine lebensverlängernden Maßnahmen. Was hat man denn dann nicht mehr gemacht? Ja, er hat jetzt noch über 40 Fieber gekriegt, die zwei Tage. Ich bin da auch nicht mehr von seiner Seite gewichen. Wir haben da auch ein Bett zugestellt und am letzten Tag, also heute vor einer Woche, ist er dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verstorben. Und aber trotzdem meine Frage nochmal. Gibt es da etwas, wo du gesagt hast, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr, dass man das noch mit meinem Freund macht? Wenn es nochmal zu einem Herzstillstand gekommen wäre, dann hätte man nicht nochmal reanimieren können, weil er das eh nicht mehr überlebt hätte. Aber alles andere ist gemacht worden, um ihm zu helfen und um ihn wieder aus dem Koma rauszukriegen. Aber es war hoffnungslos. Jetzt ist morgen die Beerdigung, ein ganz, ganz, ganz schwerer Tag für dich. Ja. Und du heute. Ich denke immer so morgen, ja klar. Heute ist es. Jetzt in einer halben Stunde ist er gestorben, vor einer Woche. Aber ich habe ihm die Augen schließen dürfen. Ich bin die ganze Zeit nicht mehr von seiner Seite gewichen. Du warst in der Sekunde oder in der Minute des Todes bei ihm? Ja. Zweieinhalb Tage. Ohne Schlaf. Wie lange kanntet ihr euch? Fast 3 Jahre. 3 Jahre. Und wir wollten auch dieses Jahr heiraten. Also ein furchtbarer Verlust und ein großer... eine große Erschütterung jetzt für dein Leben. Ja. Weil man damit natürlich überhaupt nicht gerechnet hat, auch wenn er schon etwas angeschlagen war, aber damit hat man überhaupt nicht gerechnet. Nein, weil er sich auch nie beschwert hat. Er hat immer nur nach anderen geguckt, wie es denen geht. Und nachdem die Mutter, seine Mutter das erfahren hat, dass er gestorben ist, ist sie auch gestorben? Ja, 2 Tage später. Sie hat das bei vollem Bewusstsein dann begriffen, dass er tot ist. Nicht mehr so richtig, nicht mehr, weil sie hat sich ja auch schon seit Oktober gequält. Aber du hast es ihr gesagt? Nein, ich nicht, sein Bruder. Sein Bruder. Wie ist morgen, oder heute, ich sage immer morgen, Entschuldigung, wie ist heute die Beerdigung genauso? Wie ist die geplant, Cindy? Wie soll es ablaufen? Im kleinsten Kreis. Nur wirklich mit meiner Mutter, mit meiner Tochter, dem Schwiegersohn und den wirklich allerengsten Freunden, aber nur von meiner Seite, weil von seinen Freunden ist nichts übrig geblieben. Und dann möchte ich auch nicht, dass falsche Menschen an seinem Begräbnis teilnehmen. Genau, genau. Hatte er denn besondere Vorstellungen, zum Beispiel, ob er verbrannt werden wollte? Ja, er ist verbrannt worden, ja. Hast du Angst vor dem jetzt kommenden Tag? Ja. Ja. Das habe ich. Das verstehe ich. Ich habe jetzt 3 Wochen wie unter einer Glocke gelebt und weil wenn einem von einer Sekunde zur anderen das Liebste genommen wird, dann kann man das nicht begreifen. Aber ich habe ja wenigstens jetzt noch 14 Tage Zeit gehabt, von ihm Abschied zu nehmen und mich darauf vorzubereiten, obwohl man kann sich auf sowas nicht vorbereiten. Er war meine wirklich große Liebe. Ja. Ich glaube auch nicht, dass man sich auf eine Beerdigung vorbereiten kann. Nee. Man kann sich viele Gedanken machen, aber wenn man dann dort eintritt in die Trauerhalle, ist alles wieder ganz anders und man kann das nicht vorher planen. Es gibt auch keinen Pastor. Ich habe eine Rednerin gestellt und habe von seinem Leben erzählt und die wird das in schöne Worte wieder weitergeben in einem kleinen Kreis und dann werden 2 schöne Lieder gespielt. Welche Lieder werden das sein? Von Phil Collins, das war sein Lieblingsinterpret. Ja. Und eins habe ich mir gewünscht. Welches hast du dir gewünscht? Ich komme jetzt noch nicht mal mehr drauf. Das habe ich nicht gewollt. So. Ja. Das hat nicht sollen sein. Ich weiß das mit uns. Das hat nicht sollen sein. Ich bereue nichts, heißt das. Ja. Ich bereue nichts. Keinen Tag mit ihm. Und danach, wenn dann die Lieder gespielt sind, dann werdet ihr gemeinsam zum Grab gehen und ihn beisetzen. Nein, das wird am Urngrab sein. Achso, das wird am Urngrab sein. Achso, verstehe. Ja, wir sind nur draußen. Hast du einen ganz nahen Menschen um dich herum, Cindy, der dich stützt? Ja, meine Tochter und mein Schwiegersohn. Ah ja. Und wirklich ganz enge Freunde und meine beiden Brüder. Wie alt ist deine Tochter? 28. Ah ja. Und die war mir wirklich eine wahnsinnig große Hilfe. Ja. Die ist auch nicht von meiner Seite gewichen. Aber sie war Gott sei Dank nicht dabei, wo er die letzten Stunden die Augen zugemacht hat. Das hätte sie nicht verkraftet. Auch wenn er jetzt damit nicht, oder ihr beide nicht damit gerechnet habt, dass das so einen Verlauf nimmt, hattet ihr mal ein Gespräch über den Tod? Mein Partner und ich? Ja. Ja, hatten wir öfters. Wir wollten in 50 Jahren zusammen sterben auf Ibiza. In 50 Jahren? Ja, er hat immer gesagt, du musst 50 Jahre bei mir bleiben, du bist meine Traumfrau. Mhm. Und er war mein Traummann. Mhm. Wir hatten auch so viel vor, ab diesem Jahr. Hatte er Angst vor dem Tod? Nein, gar nicht. Was ja auch, wenn man überhaupt von Trost reden kann, ein kleiner Trost ist, dass er keine Angst hatte. Mhm. Wenn man von Trost reden kann. Ja, war ein toller Mann. Ich glaube es. Es tut mir sehr, sehr leid für dich und ich möchte dir wirklich mein tiefes Mitgefühl aussprechen. Dankeschön. Cindy, meine Sendung ist jetzt gleich rum. Wir werden dich aber sofort nochmal anrufen. Dafür bitte ich dich aufzulegen und dann melden wir uns gleich nochmal. Alles klar. Ja, bis gleich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Domian. In der Technik heute Nacht Malte Emels und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio als Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.